einmal geschrieben, warum lässt du dich nicht sehen? Ich kann nur im Zimmer liegen und nicht mehr nach draußen gehen. Darum kauf ich rote Rosen und ich klopf an ihre Tür. Weinend nimmt sie meine Hände und sie sagt ganz lieb zu mir: Zu den Alten muss man halten, alte Menschen sind es wert. Wenn sich Junge um sie kümmern, liegen sie niemals verkehrt. Zu den Alten muss man halten, was im Leben sie erfahren. Das ist Trost und guter Rat für alle in den jungen Jahren. Das ist Trost und guter Rat für alle in den jungen Jahren. Dann setz ich sie in den Rollstuhl und ich fahre sie hinaus in den Park und in die Sonne. Und das Herz, es geht ihr auf. Was du heut für mich getan hast, Gott belohnt dich schon dafür. Und es klangen noch so lange ihre Worte tief in mir. Zu den Alten muss man halten, alte Menschen sind es wert. Wenn sich Junge um sie kümmern, liegen sie niemals verkehrt. Zu den Alten muss man halten, was im Leben sie erfahren. Das ist Trost und guter Rat für alle in den jungen Jahren. Zu den Alten muss man halten, alte Menschen sind es wert. Wenn sich Junge um sie kümmern, liegen sie niemals verkehrt. Zu den Alten muss man halten, was im Leben sie erfahren. Das ist Trost und guter Rat für alle in den jungen Jahren. Das ist Trost und guter Rat für alle in den jungen Jahren.